Let's turn to 1 Samuel chapter 1. Gehen wir zu 1. Samuel Kapitel 1. And let's continue with last week, the story of Hannah. Und fahren wir fort von letzter Woche die Geschichte der Hannah. 2 weeks ago. Vor 2 Wochen. Okay. Father, bless these words, we pray. Vater, segne diese Worte, das bitten wir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. As we recall Hannah's story, wir erinnern uns an die Geschichte der Hannah. She was in a situation where she was being provoked. Sie war in einer Situation, wo sie gereizt wurde. Hannah means grace. Hannah bedeutet Gnade. And she received a double portion. Und sie bekam einen doppelten Anteil. And because of this double portion, she was despised by Peninnah. Und wegen diesem doppelten Anteil wurde sie verachtet von Peninnah. Which brings us to the principle that you can always recognize a Pharisee. Und das bringt uns zu dem Prinzip, dass man einen Pharisäer immer daran erkennt. By their attitude towards someone who has received grace. An ihrer Einstellung jemandem gegenüber, der Gnade empfangen hat. When God has mercy on somebody. Wenn Gott jemandem barmherzig ist. Am I happy or am I sad? Bin ich fröhlich oder traurig? When someone didn't actually reap what they sowed. Wenn jemand nicht das erntet, was er gesät hat. But God had mercy. Sondern Gott hatte Barmherzigkeit. Because mercy rejoices over judgment. Denn Barmherzigkeit jubelt über Gericht. In James 2:13. In Jakobus 2:13. Mercy rejoices over judgment. Barmherzigkeit triumphiert über dem Gericht. Means that God does not want us to reap what we've sown. Das bedeutet, dass Gott nicht möchte, dass wir ernten, was wir säen. We will reap. Wir werden ernten. If we don't cry out for mercy. Wenn wir nicht um Barmherzigkeit schreien. He's not a respecter of persons. Er ist keiner, der Personen ansieht. One day I can be a humble person receiving his grace. Eines Tages kann ich eine demütige Person sein, die seine Gnade empfängt. Living in his blessings. Ich lebe in seinen Segnungen. Prospering in the way. Ich habe Wohlstand auf dem Weg. And then the Pharisee in my heart springs out. Und dann entfaltet sich der Pharisäer in meinem Herzen. And I begin to parade. Und ich stelle zur Schau, what God has done for me, was Gott für mich getan hat, as though I deserved it. So als hätte ich es verdient. Don't you see what God has done for me? Siehst du nicht, was Gott für mich getan hat? If you were only like me, he would do it for you. Wenn du nur so wärst wie ich, dann würde es für dich auch tun. Number one or number two. Erstens oder zweitens. You don't deserve that. Du verdienst das nicht. You can't expect something from God. Du kannst von Gott nichts erwarten. When you haven't acted like me. Wenn du dich nicht so verhalten hast wie ich. The Pharisee. Der Pharisäer. So Peninnah. Also hat die Peninnah. Provoked. Hannah, die Hannah gereizt, because she was envious, weil sie neidig war, toward the double portion that Elkanah gave Hannah, wegen dem doppelten Anteil, den der Elkanah der Hannah gegeben hat. Exactly. God always gives grace to the humble. Gott gibt immer dem Demütigen Gnade. He always wants to bless the humble. Er möchte den Demütigen immer segnen. God just doesn't enjoy blessing the humble. Aber Gott genießt es nicht nur, den Demütigen zu segnen. He loves to humble the proud. Er liebt es auch, den Stolzen zu demütigen. Nebuchadnezzar said, Nebukadnezar sagte in Daniel 4:37, in Daniel 4:47, now I know, jetzt weiß ich, that God is able to humble the proud. Dass Gott den Stolzen demütigen kann. But remember in Acts 10:34. Aber erinnert euch in Apostelgeschichte 10:34. 34. 34. God is not a respecter of persons. Gott ist keiner, der die Person ansieht. He looks at the heart. Er sieht auf das Herz. 1 Samuel 16:7. 1. Samuel 16:7. If he sees humility, wenn er Demut sieht, and meekness, und Sanftmut, humility toward him. Demut ihm gegenüber. Meekness toward the plan. Sanftmut gegenüber dem Plan. It doesn't matter who the person is. Dann ist es egal, wer die Person ist. Even if they're the eighth son. Auch wenn es schon der achte Sohn ist. Of Jesse. Des Jesse. He's anointed king. Ist er doch gesalbter König. Now, let's look at 1 Samuel 1. Schauen wir uns 1. Samuel 1 an. A couple of principles here. Da gibt es ein paar Prinzipien. Verse 19. Vers 19. Then they arose early in the morning and worshipped before the Lord and returned again to their house in Ramah. Und sie machten sich am nächsten Morgen früh auf und beteten an vor dem Herrn. Und sie kehrten zurück und kamen in ihr Haus nach Ramah. And Elkanah had relations with Hannah, his wife, and the Lord remembered her. Und Elkanah erkannte Hannah, seine Frau, und der Herr dachte an sie. Amazing, huh? Erstaunlich, huh? And it came about in due time after Hannah had conceived that she gave birth to a son and she named him Samuel. Und als die Tage um waren, gebar sie einen Sohn und sie gab ihm den Namen Samuel. Saying, because I asked him of the Lord. Denn vom Herrn habe ich ihn erbeten. Samuel means asked of God. Samuel bedeutet von Gott erbeten. What have we asked of God? Was haben wir von Gott erbeten? James 4:3, we have not because we ask not. Jakobus 4:3, wir haben nicht, weil wir nicht baten. When I was 19 years old, als ich 19 war, I was reading Psalm 27. Habe ich Psalm 27 gelesen. Vers 4. One thing have I desired. Eines habe ich mir gewünscht. And this will I seek after. Und dem werde ich nachgehen. To dwell in the house of the Lord all the days of my life. Dass ich wohne im Hause des Herrn alle Tage meines Lebens. And as I was digging these ditches, und während ich gegraben habe, and building these houses, und Häuser gebaut habe, I thought one desire I have, dachte ich, einen Wunsch habe ich, and that is to serve the church of God all the days of my life. Und das ist es, der Gemeinde Gottes zu dienen alle Tage meines Lebens. And God heard me. Und Gott hat mich gehört. And here I am today. Er hört. Und hier bin ich heute. Look at verse 27. Vers 27. For this boy I prayed. Um diesen Jungen habe ich gebetet. And the Lord has given me my petition, which I asked of him. Und der Herr hat mir meine Bitte erfüllt, die ich von ihm erbeten habe. God glories in this. Gott verherrlicht sich in ihm. He loves to do things. Er liebt es, Dinge zu tun. If you abide in me and I abide in you. Wenn du in mir bleibst und ich in dir bleibe. If you abide in me and my word abides in you. Wenn du in mir bleibst und mein Wort in dir bleibt. In John chapter 15. In Johannes Kapitel 15. And verse 7. Vers 7. Ask whatever you will and I will do it to you. Dann bitte, was du willst, ich werde es dir geben. And what is awesome about her prayer is that she prays according to the purpose of God. Und was erstaunlich ist an ihrem Gebet, ist, dass sie gemäß der Absicht Gottes bittet. And God has a purpose. Und Gott hat eine Absicht. That he wants to reveal in Vienna. Die er in Wien offenbaren möchte. But God is looking at the heart. Aber Gott schaut auf das Herz. God chose David because of what was in his heart. Gott zeigt David wegen dem, was in seinem Herzen war. In Acts 13 he said David is a man after my own heart. Er erwählte ihn. Er sagt in Apostelgeschichte, David ist ein Mann nach meinem Herzen. Well, what kind of heart does God have? Was für ein Herz hat Gott? Matthäus 11:29. Come unto me, all ye that are heavy laden. Kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. I'll give you rest. Ich gebe euch Ruhe. Come. Kommt. Come. Kommt. Learn of me. Lernt von mir. For I am meek and humble in heart. Denn ich bin sanft und demütig im Herzen. Come. Kommt. Learn of me. Lernt von mir. Because I am meek. Denn ich bin sanftmütig. And humble in heart. Und demütig im Herzen. I found a man after my own heart. Ich habe einen Mann gefunden nach meinem Herzen. You read the story of David. Ihr lest die Geschichte von David. And he was meek and lowly of heart. Er war sanftmütig und demütig im Herzen. Meek. Sanft. He submitted to the purpose of God. Er unterwarf sich dem der Absicht Gottes. Humble before God. Demütig vor Gott. To receive grace. Um Gnade zu empfangen. And God used him. Und Gott hat ihn verwendet. This boy I prayed for. Für diesen Jungen habe ich gebetet. This church I prayed for. Für diese Gemeinde habe ich gebetet. I was 23 years old. Als ich 23 Jahre alt war. This church I prayed for. Um diese Gemeinde habe ich gebetet. You're welcome. Bitte. You know, God wants to do so much. Wisst ihr, Gott möchte so viel tun. He wants to do more than we could imagine. Er will mehr tun, als wir uns je vorstellen können. This is the building that we prayed for. Dies ist das Gebäude, für das wir gebetet haben. Amen. Amen. This is one of the singers that we prayed for. Das ist eine der Sängerinnen, für die wir gebetet haben. Here's the missionaries that we prayed for. Hier sind die Missionare, für die wir gebetet haben. There are the children in the kindergarten that we prayed for. Da sind die Kinder im Kindergarten, für die wir gebetet haben. Here's the pulpit. Hier ist die Kanzel, that I prayed for. Für die ich gebetet habe. And then I built it. Und dann habe ich sie auch gebaut. I had to build it. Musste ich ja. No one else would build it. Weil sonst no, hätte sie niemand I gebaut. Wanted to build it. Nein, ich wollte It's sie bauen. It's the pulpit I prayed for and then I built it by faith. Es ist die Kanzel, die für die ich gebetet habe und die ich im Glauben gebaut habe. But God has glory. Aber Gott hat Herrlichkeit. Because he gives us these things in John 15 to his glory. Denn er gibt uns diese Dinge in Johannes 15 zu seiner Herrlichkeit. That we would bear fruit. Damit wir Frucht tragen. More fruit. Mehr Frucht. Much more fruit. Viel mehr Frucht. To the glory of the Father. Zur Herrlichkeit des Vaters. So when we stand and say, also wenn wir jetzt dastehen und sagen, this is, dies ist the thing I prayed for. Das Ding, um das ich gebetet habe. Look, this is the teenager I prayed for. Schau, das ist der Teenager, für den ich gebetet habe. Once he was blind, but now he sees. Einmal war er blind, aber jetzt sieht er. Once he was out of his mind, einst war er verrückt. And now he's almost normal. Und jetzt ist er schon fast normal. This is the teenager I prayed for. Dies ist der Teenager, für den ich gebetet habe. This is the ministry I prayed for. Dies ist die Gemeinde, für die ich bete. Der This is the wisdom I prayed for. Dies ist die Weisheit, für die ich gebetet and habe. On and on and on. Und so weiter und so weiter. But I want you to see something. Aber ich möchte, dass ihr was seht. Back in verse 15. In Vers 15. But Hannah answered and said, "No, my Lord, I am a woman oppressed in spirit. I have drunk neither wine nor strong drink, but I have poured out my soul before the Lord." Aber Hannah antwortete und sagte: "Nein, mein Herr, ich bin nichts anderes als eine betrübte Frau. Wein und Rauschtrank habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet." She poured her heart out. Sie hat ihr Herz ausgeschüttet. A lot of people pour their heart out. Viele Menschen schütten ihr Herz aus. But what comes out? Aber was kommt heraus? A lot of people pour their heart out toward God in bitterness and iniquity. Viele Menschen schütten ihr Herz aus vor Gott in Bitterkeit und Schlechtigkeit. There is neither honesty nor objectivity in pouring out their heart. Bei ihnen gibt es keine Ehrlichkeit und keine Objektivität, wenn sie ihr Herz ausschütten. You're the one who gave me my spouse. Du bist der, der mir meinen Partner gegeben hat. And it's just murmuring and complaining to God. Und es ist nur ein ständiges Beklagen Gott gegenüber. It is neither honest about their condition. Es ist weder ehrlich über ihren Zustand. It is neither objective about what God has done and already provided. Noch objektiv gegenüber dem, was Gott schon getan hat und was er gegeben hat. Hannah poured out her heart. Hannah hat ihr Herz ausgeschüttet. But if you read chapter 2, aber wenn ihr Kapitel 2 lest, you'll find out what was in her heart. Findet ihr heraus, was in ihrem Herzen war. And here's the principle. Und hier kommt das Prinzip. God remembered Hannah. Gott erinnerte sich an Hannah. Because Hannah remembered God. Denn Hannah dachte an Gott. Hannah remembered God's word. Hannah hat sich an Gottes Wort erinnert. Now look at verse 30 of chapter 2. Kapitel 2, Vers 30. Therefore the Lord God of Israel declares. Darum spricht der Herr, der Gott Israels. I did indeed say that your house and the house of your father should walk before me forever. Ich habe allerdings gesagt, dein Haus und das Haus deines Vaters sollen ewig vor mir einhergehen. But now the Lord declares, far be from it. Aber nun spricht der Herr, das sei fern von mir. Far be it from me. Das sei fern von mir. And here's the principle again. Jetzt kommt nochmal das Prinzip. For those who honor me, denn die mich ehren, I will honor. Werde auch ich ehren. Those who despise me, und die mich verachten, will be lightly esteemed. Sollen wieder verachtet werden. God remembered Hannah. Gott hat sich an Hannah erinnert. Because Hannah remembered God's word. Weil Hannah Gottes Wort behalten hat. And when Hannah poured her heart out, und als Hannah ihr Herz ausgeschüttet hat, out came God's word. Kam Gottes Wort heraus. Now look at chapter 2. We'll just read it. Sehen wir uns Kapitel 2 an, lesen wir noch. Hannah prayed and said. Hannah betete und sagte. Now this is after she has the child. Das war, nachdem sie schon ihr Kind hatte. But her prayer, aber ihr Gebet, is as filled. You can, let's say this. You can see how much of the word will be in my prayer. Du kannst sehen, so viel am Wort, also so viel wie das Wort in meinem Gebet ist. As you look to my praise. Wenn du siehst, wie ich lobpreise. Because praise is pouring out my heart unto God. Denn Lobpreis ist mein Herz vor Gott ausschütten. On the positive side of the situation. Auf der positiven Seite der Situation. On the negative side. Auf der negativen Seite. I'm pouring my heart out in prayer. Schütte ich mein Herz aus im Gebet. Because I'm in distress. Weil ich in Schwierigkeiten bin. And here she's praising God. Und hier preist sie Gott. Look how objective she is. Schaut, wie objektiv sie ist. My heart exults in the Lord. Vers 1, mein Herz frohlockt in dem Herrn. My horn, mein Horn, that is my strength, das ist meine Stärke, is exalted in the Lord. Ist erhöht in dem Herrn. My mouth speaks boldly against my enemies. Mein Mund hat sich weit aufgetan gegen meine Feinde. Because I rejoice in thy salvation. Denn ich freue mich über deine Hilfe. There is no one holy like the Lord. Keiner ist so heilig wie der Herr. Indeed, there is no one besides thee. Denn außer dir ist keiner. Nor is there any rock like our God. Und kein Fels ist wie unser Gott. Boast no more so very proudly. Häuft nicht Worte des Stolzes. Do not let arrogance come out of your mouth, O Penina. Noch gehe Freches aus eurem Mund hervor, du Penina. She's speaking in light of the situation. Sie spricht im Lichte der, im Anbetracht der Situation. She's speaking in light of everything that had happened. Im Anbetracht all des, alles dessen, was passiert ist. She's speaking out to the spirit of Phariseeism. Sie spricht gegen den Geist des Pharisäismus. That despises grace. Der die Gnade verachtet. When God says in Romans 5:20, wenn Gott sagt in Römer 5:20, where sin abounds, grace does much more abound. Wo die Sünde überhand nimmt, da ist die Gnade umso überreicher. Look what she says. Schaut, was sie sagt. For the Lord is a God of knowledge. Denn der Herr ist ein Gott des Wissens. And with him actions are weighed. Und von ihm werden die Taten gewogen. Somebody say, wow. Bitte sagt wow. Somebody say, uh-oh. Bitte sagt oh-oh. Somebody say bummer. Einer muss jetzt sagen, oh je. For with the, here it is again, for the Lord is a God of knowledge. Noch einmal, denn der Herr ist ein Gott des Wissens. And with him actions are weighed. Und von ihm werden die Taten gewogen. The bows of the mighty are shattered. Der Bogen der Helden ist zerbrochen. And the feeble gird on strength. Und die Stürzenden haben sich mit Kraft umgürtet. Those who were full hire themselves out for bread. Die satt waren, müssen um Brot dienen. But those who were hungry cease to hunger. Und die Hungerlitten brauchen es nicht mehr. Even the barren gives birth to seven. Sogar die Unfruchtbare hat sieben geboren. Hannah only had six. Hannah hatte nur sechs. But seven is a perfect number. Aber sieben ist die perfekte Zahl. But she who has many children pines away. Und die viele Kinder hatte, welkt dahin. Right? This is God testing hearts, weighing actions. Da ist Gott am Werk, der die Herzen testet und die Taten wiegt. Where the proud are parading. Wo der Stolze sich selbst darstellt. Do you see me? Siehst du mich? Do you see what I have? Siehst du, was ich habe? Do you see my life? Siehst du mein Leben? And God says, don't look at that. Und Gott sagt, schau da gar nicht hin. I look at the heart. Ich sehe aufs Herz. 1. Corinthians 4. 1. Korinther 4. Verse 5. Vers 5. Judge nothing before the time. Richtet nicht vor der Zeit. Nothing. Nichts. For God will judge the motives of the heart. Denn Gott wird die Motive des Herzens richten. Because God sees the heart. Denn Gott sieht das Herz. Okay, and let's just look at anything else here. We can look at verse 9. Vers 9 können wir anschauen. Let's look at verse. Let's just keep reading. Lesen wir weiter. The Lord kills and makes alive. Der Herr tötet und macht lebendig. He brings down to Sheol and raises up. Er führt in den Sheol hinab und wieder herauf. The Lord makes poor and rich. Der Herr macht arm und macht reich. He brings low. Er erniedrigt. He also exalts. Und erhöht. He raises the poor from the dust. Er hebt den Geringen aus dem Staub empor. He lifts the needy from the ash heap. Aus dem Schmutz erhöht er den Armen, to make them sit with nobles, um ihn unter die Edlen zu setzen, and inherit a seat of honor. Und den Thron der Ehre lässt er sie erben. For the pillars of the earth are the Lord's, denn dem Herrn gehören die Säulen and der Erde. He set the world on them. Und auf sie hat er den Erdkreis gestellt. He keeps the feet of his godly ones. Die Füße seiner Frommen behütet er. But the wicked ones are silenced in darkness. Aber die Gottlosen kommen um in Finsternis. For not by might shall a man prevail. Denn niemand ist stark durch eigene Kraft. Those who contend with the Lord will be shattered. Die mit dem Herrn rechten, werden niedergeschlagen werden. Against them he will thunder in heaven. Im Himmel wird er über ihnen donnern. The Lord will judge the ends of the earth. Der Herr wird richten die Enden der Erde. And he will give strength to his king. Er wird seinem König Macht verleihen. And will exalt the horn of his anointed. Und erhöhen das Horn seines Gesalbten. Now, if you read the story of Mary, wenn ihr die Geschichte der Maria lest, you will find her quoting from this psalm. Seht ihr, dass sie von diesem Psalm, von dieser Stelle zitiert? Do you think it was just a random choice that God chose Mary? Glaubt ihr, dass das Zufall war, dass Gott die Maria gewählt hat? Okay, boys, time to choose a Fräulein here. Jungs, es ist Zeit, ein Fräulein zu erwählen. Give me the list of all the virgins. Okay. Gib mir eine Liste von allen Jungfrauen. Okay, so that this will be by grace. Damit das durch Gnade geschieht. We're going to make a random choice here. Machen wir jetzt eine Zufallswahl. But because I know everything, we'll have one of the angels pick. Aber weil ich ja alles weiß, muss einer der Engel auswählen. Gabriel, choose. Gabriel, wähl doch du. Okay, and this is the one. Ah, und jetzt haben wir den Gewinner. She's from Nazareth. Sie ist aus Nazareth. Ooh, Nazareth. Aha, Nazareth. And her name is, who's the lucky winner? Mary. Und sie heißt, wer ist der glückliche Gewinner? Maria. Boy, this will be by grace. Oh, das ist durch Gnade. But God looks at the heart. Aber Gott schaut auf das Herz. There was no coincidence. There was no nothing. There was nothing strange about him choosing Mary. Es war kein Zufall. Es war nichts komisch daran, dass er Maria gewählt hat. He chose Mary the same way he chose David. Er wählte Maria genauso wie er David erwählte. The same way he chose Hannah. So wie er auch Hannah erwählte. God looks at the heart. Gott schaut auf das Herz. God looks for himself in the heart. Gott sieht nach sich selbst im Herzen. He looks for meekness. Er sieht nach Sanftmut. For humility. Er hält Ausschau nach Demut. Humility, the willingness to receive grace. Demut, die Bereitschaft, Gnade zu empfangen. I am what I am by his grace. Ich bin, was ich bin, durch seine Gnade. I'm nothing more than his grace. Ich bin nichts mehr als seine Gnade. As Paul would say in 1 Corinthians 15. Wie Paulus sagen würde in 1. Korinther 15. Verse 10. Vers 10. I am what I am by the grace of God. Ich bin, was ich bin, durch die Gnade Gottes. But I worked harder than everybody. Aber ich habe schwerer gearbeitet als jeder andere. By the way. Übrigens. But it wasn't me. Aber ich war es nicht. It was the grace of God that was with me. Es war die Gnade Gottes, die mit mir war. I was so filled with joy. Ich war so von Freude erfüllt. I was so filled with God and his word. Ich war so gefüllt mit Gott und seinem Wort. I worked harder than everybody. Ich habe härter gearbeitet als jeder andere. Peter, James, John, name them. I worked harder than them all. Petrus, Jakobus, Johannes, mehr als alle. But you know, I'm not boasting in myself. Aber ich rühme mich nicht meiner selbst. Just boasting in his grace. Ich rühme mich seiner Gnade. That was toward me. Die mir gegenüber wirksam war. Mary. Maria. Quotes from this psalm. Zitiert diese Stelle. Mary is filled with the word. Maria ist gefüllt mit dem Wort. Hannah was filled with the word. Hannah war gefüllt mit dem Wort. When we pray, wenn wir beten, let's say this. Sagen wir das. We'll find the purpose of God. Wir finden die Absicht Gottes. Let's say this. Oder sagen wir es so. Providence will reveal God's purpose. Die Vorsehung wird Gottes Absicht offenbaren. To the person who prays der Person, according to the promises. Die gemäß den Verheißungen betet. When I pour out my heart, wenn ich mein Herz ausschütte, God sees the heart. Gott sieht das Herz. Psalm 33:18. His eyes are upon the righteous. Seine Augen ruhen auf dem Gerechten. Who are the righteous? Wer sind die Gerechten? Romans 1:17. Römer 1:17. Those that walk by faith. Die, die im Glauben wandeln. Those that walk according to the promises. Die, die gemäß seiner Verheißungen wandeln. Those that look away from themselves and trust God. Die, die wegschauen von sich selbst und Gott vertrauen. They're not any better than anybody else. Die sind nicht besser als jemand anderer. That's what God says in Romans 9 with Esau and Jacob. Das sagt Gott in Römer 9 mit Jakob und Esau. It says God loved Jacob and hated Esau. Es heißt, dass Gott Jakob liebte und Esau hasste. Did God hate Esau? Hat Gott Esau gehasst? Or did God hate what was in the heart of Esau? Oder hat Gott gehasst, was in seinem Herzen war? It says because God chose Jacob before they were born. Gott erwählte Jakob noch bevor sie geboren wurden, to prove, um zu beweisen, that it was not according to works, dass es nicht um Werke ging, but according to him who calls, sondern gemäß ihm, dem, der beruft. Who does God call? Wen beruft Gott? The humble of heart. Die, die demütigen Herzens sind. God called David. Gott berief David. And David responded. Und David hat positiv reagiert. It's not according to what they've done. Es geht nicht darum, was sie getan haben. Gosh, I like that guy Jacob down there. Du liebe Güte, ich mag diesen Jakob da unten. He's such a good boy. Der ist so ein guter Junge. Has nothing to do with a good boy. Hat gar nichts mit guter Bursche zu tun. You could be a bad boy. Du könntest ein böser Junge sein. Whose badness humbles your heart. Dessen Bosheit sein Herz, who cries out, God, demütigt. I am lost. Der schreit, Gott, ich bin verloren. Schau mich an. And God says, yes. Und Gott sagt, ja. But I'm looking at your heart. Aber ich sehe auf dein Herz. Then you can have a really good boy. Dann kannst du einen wirklich guten Burschen haben. Der gibt den Zehnten, fastet, goes to church, geht zur Kirche and says, oh God, thank you. Und sagt, oh Herr, danke, I'm not like them. Dass ich nicht wie die Ooh, bin. I'm so good. Oh, ich bin so gut. And God wants to vomit. Und Gott möchte erbrechen. God looks at the heart. Gott schaut auf das Herz. And Mary's heart was filled with the word. Und das Herz der Maria war gefüllt mit dem Wort. And this is what we really need to do. Und das müssen wir wirklich tun. I can't emphasize this more. Ich kann das nicht noch mehr betonen. Hide the word in your heart. Verstecke das Wort in deinem Herzen. When you pour out your heart to God. Wenn du Gott dein Herz ausschüttest. Put God in remembrance. Erinnere dich an Gott. Put him in make him remember. Veranlass ihn, sich zu erinnern. Isaiah 43:26. Jesaja 46:26. God says, put me in remembrance. Gott sagt, erinnere dich an mich. Tell me what I've said. Sag mir, was ich gesagt habe. And let's debate. Und werden wir uns unterhalten. I will honor those who honor me. Ich werde die ehren, die mich ehren. You want a very practical way to honor God? Willst du eine praktische Art und Weise hören, wie man Gott ehren kann? Hide his word in your heart. Verbirg sein Wort in deinem Herzen. He will honor you. Er wird dich ehren. And when I pour out my heart, und wenn ich mein Herz ausschütte, it's going to be his word. Wird es sein Wort sein? I will be pouring my heart out honestly and objectively. Dann werde ich mein Herz ehrlich und objektiv ausschütten. Father, you see my situation. Vater, du siehst meine Situation. I am sick in my stomach. Mir ist schon ganz übel. I can't take this anymore. Ich kann das nicht mehr ertragen. I don't know why my family is like this. Ich weiß nicht, warum meine Familie so ist. But you know all things. Aber du weißt alle Dinge. And your purpose cannot be frustrated. Und deine Absicht kann nicht zurückgewiesen werden. You said, du sagtest, that you work all things to the good. Dass du alle Dinge zum Guten bewirkst. I'm hanging on. Ich halte mich daran fest. But I feel like a wineskin. Aber ich fühle mich wie ein Weinschlauch. Dried up. Ausgetrocknet. Psalm 119:75. That's exactly how I feel. Genauso fühle ich mich. Like a dried wineskin. Wie eine ausgetrocknete Weinhaut. But you said you would never leave me. Weinbeutel. Aber du sagst, du wirst mich nie verlassen. But I feel so wretched. Aber ich fühle mich so elend. Yeah. Yeah. Like Romans 7:25. Wie Römer 7:25. Yeah, just like that. Ja, genau so. Like, oh, wretched man. So, ich elender Mensch. Yeah, I feel like a wretched man. Ja, ich fühle mich wie ein elender Mensch. You feel like you need a little bit of restoration? Fühlst du dich so, als würdest du ein bisschen Wiederherstellung You're brauchen? Reading my mind. Du liest meine Gedanken. Like restores your soul? Er stellt deine Seele wieder her. Exactly. Ja, genau. Need a little direction for your life? Brauchst du ein bisschen Wegweisung für well, dein he'll Leben? Guide your paths in righteousness. Er wird deine Pfade in Gerechtigkeit leiten. Sounds like a psalm or something. Hört sich an wie ein Psalm oder he'll sowas. Even anoint your head with oil. Er wird sogar dein Haupt mit Öl salben. Lord, you said you'd anoint my head with oil. Herr, du hast gesagt, du wirst mein Haupt mit Öl salben. Can you anoint my whole body? Kannst du mich nicht ganz, den ganzen Körper I'm feeling salben? Mighty low. Ich fühle mich ganz tief unten. Just anoint me. Bitte salbe mich. Feeling pretty bad. Ich fühle mich ziemlich schlecht. You're the one who said my cup would overflow. Du bist der, der gesagt hat, mein Becher wird überfließen. And I feel as empty. Und ich fühle mich so leer. As empty can be. Wie man nur leer sein kann. And we're pouring out our heart to God. Und wir schütten unser Herz aus vor Gott. But it's not garbage. Aber es ist nicht Müll. It's objectivity. Es ist Objektivität. Transparency. Durchsichtig sein. Humility. Transparent sein. Demut. And we're putting God in remembrance of what he said. Und wir erinnern Gott an das, was er gesagt hat. And the day comes. Und der Tag kommt. When God remembers. Wo Gott sich erinnert. And God remembered Ceg. Und Gott erinnerte sich an Ceg. God remembered. Gott erinnerte sich. God remembered what they were thinking. Gott erinnerte sich, was sie dachten. What they were praying. Was sie beteten. God remembered. Gott erinnerte sich. Because there was faith. Denn dort war Glaube. When we were in the little hall. Als wir in der kleinen Halle waren, we were about 80 people in Krihubergasse. In der Krihubergasse waren wir so 80 Leute. And we were praying for a hall. Und wir haben für eine Halle gebetet. And I said, I don't know if you remember this, but I said, let's stop praying for a hall. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Ich sagte, hören wir auf, für eine Halle zu beten. I don't want to hear the word hall anymore. Ich möchte das Wort Halle nicht wieder hören. We'll begin to pray. Wir werden beginnen zu beten. When this hall, which can only basically fit like 85 people. Wenn diese Halle, die sowieso nur 85 Leute reinfüllen kann. When we have 120 people 3 Sundays in a row in this little hall. Wenn wir 120 Leute 3 Sonntage nacheinander in dieser kleinen Halle haben, then we'll pray for a hall. Dann werden wir für eine Halle beten. We don't need a hall now. Wir brauchen noch keine Halle. We just need to love people and invest in people. Wir müssen einfach nur die Leute lieb haben und in sie investieren. Then someone said, dann sagte jemand, there was over 120 people here tonight. Heute Abend gab es 120 Leute hier. Wow, really? Wirklich? Yes. Ja. Next Sunday. Nächsten Sonntag. There was over 120 people here again tonight. Heute Abend schon wieder mehr als 120 Leute hier. Wow. Wow. Third Sunday. Dritter Sonntag. There was over 120 people here tonight again. Heute Abend waren wieder über 120 Leute hier. And the Lord remembered. Und der Herr erinnerte sich. And that week. Und in der Woche. We got a phone call. Bekamen wir einen Anruf. From the YMCA. Vom CVJM. And they said to us. Und die sagten uns. Are you looking for a hall? Sucht ihr eine Halle? Yes. Ja. How do you know? Woher wisst ihr das? Well, we just heard that you're growing and thought maybe you would need a hall. Na, wir haben nur gehört, dass ihr so wächst und vielleicht braucht ihr eine Halle. How did you know that? Wie wusstet ihr das? Know what? Was? Never mind. Ah. God remembered. Gott erinnerte sich. And when our hearts are filled with his word. Und wenn unsere Herzen gefüllt sind mit seinem he Wort. He remembers. Erinnert er sich. Because we put him in remembrance. Weil wir ihn dazu veranlassen. We are speaking his word to him. Wir sprechen sein Wort zu ihm. If we honor him, he will honor us. Wenn wir ihn ehren, wird er uns ehren. That's his promise. Das ist seine Verheißung. Father, you said, Vater, du hast gesagt, if I honor you, wenn ich dich ehre, you will honor me. Wirst du mich ehren. And I have tried. Und ich habe es versucht. With all of my heart, you are my witness. Mit ganzem Herzen, du bist mein Zeuge. I want to honor you. Ich möchte dich ehren. In every situation of my life. In jeder Situation meines Lebens. I can stand here today. Ich kann hier heute stehen. And by his grace. Und durch seine Gnade. I can testify. Kann ich bezeugen. That I have never worked for a boss. Dass ich noch nie für einen Chef gearbeitet habe stole 1 minute of his time. Und eine Minute seiner Zeit gestohlen Not habe. One minute Nicht eine Minute of any boss I have ever worked for. Von irgendeinem Chef, für den ich je gearbeitet habe. Do you know why? Wisst ihr warum? Because I was working for the Lord. Weil ich für den Herrn gearbeitet habe. And I was honoring God. Und ich habe Gott geehrt. If I honor God, wenn ich Gott ehre, God will honor me. Dann wird Gott mich ehren. Amen. Amen. And it's by grace. Und es ist durch Gnade. Amen. Amen. And the most humble thing I can do. Und das demütigste, was ich tun kann, is receive his word. Ist es, sein Wort zu empfangen. If I honor his word, wenn ich sein Wort ehre, he will call me by his word. Wird mich durch sein Wort berufen. Amen. Amen. Let's pray. Beten wir. Father in heaven. Vater im Himmel. Thank you for your grace tonight. Danke für deine Gnade heute Abend. That enables us to honor you. Die uns dazu befähigt, dich zu ehren. The grace of having your promises. Die Gnade, deine Verheißungen zu haben. The grace of trusting your joy. Die Gnade, deiner Freude zu vertrauen. That works in us. Die in uns am Werk ist. Both to will and to do of your good pleasure. Das, was dir wohlgefällt, zu wollen und zu tun. Lord, we thank you for the story of Hannah. Herr, wir danken dir für die Geschichte von Hannah. We thank you for the word that was in her heart. Wir danken dir für das Wort, was in ihrem Herzen war. And we pray, und wir beten, that we would be the same way, dass wir genauso sein mögen, by your grace, durch deine Gnade. Give us a heart to study your word, gib uns das Herz dazu, dein Wort zu studieren, and to hide it in our hearts, und es in unserem Herzen zu verbergen. We pray. Wir beten das in Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.